Eine Gemeinschaft zu verlassen, die Schutz und Akzeptanz bietet, ist für eine queere Person ungleich riskanter als für einen heterosexuellen Mann. Ein körperliches oder soziales Unwohlsein mit dem eigenen Körper oder mit der von anderen auferlegten Geschlechterrolle ist hingegen ein häufiger Konflikt für queere Menschen, der jedoch nach innen zeigt und äußere Eroberungsfeldzüge erschwert. Ist die Heldenreise also ein Privileg derjenigen, die sonst keine Probleme haben? Jedenfalls macht sie etwas mit unseren Geschichten, was die amerikanische Filmemacherin Britt Marling 2020 in einem Artikel mit dem Titel »I don't want to be the strong female lead« – »Ich will nicht die starke weibliche Hauptfigur sein« – mit einem bemerkenswerten Vergleich beschreibt. Wenn ich versuche, eine wahrhaft freie Frau in die Heldenreise zu pressen, dann weicht sie aus dem Bild wie eine Fata Morgana. Sie sagt mir, »Britt, die Heldenreise besteht aus jahrhundertelang erzählten Präzedenzfällen, geschrieben von Männern, die andere Männer mythologisieren. Ihr Muster ist ein anstachelndes Ereignis, gefolgt von steigender Spannung, einem explosiven Höhepunkt und Auflösung. Woran erinnert dich das?« Und ich sage, an einen männlichen Orgasmus. Nun muss man anmerken, dass die übliche Kurve männlicher Erregung deutlich linearer verläuft als die Kurven, die wir in Kapitel 2 betrachtet haben. Der Vergleich geht also nicht ganz auf, verweist aber auf das Problem, das auch Marling weiter ausführt. Den Helden einfach durch eine Heldin auszutauschen, die sich im Sinne der Heldenreise männlich verhält, funktioniert für sie nicht. Die weiblichen Eigenschaften, wenn man einer binären Genderlogik folgen will, sind in einer Heldenreise deutlich seltener gefragt. Stattdessen ist Weiblichkeit Ziel und Objekt männlichen Handelns. Und hier liegt neben der mangelnden Protagonisierung von Nichtmännern laut Körber das zweite große Problem unserer narrativen Muster. Damit fördert die Heldenreise das patriarchalische Anspruchsdenken, das Recht des Helden auf die ihn liebende Frau.